Praise the Lord. Hallelujah. Today we will go, still go into renewing of our soul with Christ Jesus. Amen. And we will also go back a little bit to the Sunday's message. And a little bit up, the ending of it. We want to go into, the Lord want us to go there and see something again. There's what is called heavenly language. And the earth, they have their language. Heavenly language is the language that belongs to Christ Jesus. The earthly people, they have their own language. Die irdischen Leute haben ihre eigene Sprache. If I say earthly, I mean religious people. Wenn ich irdisch sage, meine ich die religiösen Menschen. And the others that believe they don't have religion. Und andere, die glauben, dass sie nicht Religion haben. But they don't belong to Christ Jesus. Aber sie gehören nicht zu Jesus Christus. That you don't have religion does not mean you belong to Christ Jesus. Nur weil du nicht religiös bist, heißt das nicht, dass du zu Christus Jesus gehörst. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Like we now, we don't have religion. Wie All we have Beispiel. Is Christ Jesus. Wir haben nicht Religion, wir haben nur Jesus Christus. Amen. Amen. Let us stop using the language, any language of Satan. Lass uns aufhören, die Sprache des Satans zu nutzen. Amen. Amen. We speak to ourselves more than we speak to others. Wir sprechen zu uns selbst mehr, als wir zu anderen sprechen. Our words matter a lot. Unsere Worte sind sehr wichtig. Amen. Amen. We should not underrate our words. Wir sollten unsere Worte nicht unterschätzen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let's go to Matthew 12. Matthäus 12. Verse 37. Vers 37. The Bible says, for by your words thou shalt be justified, and by your words thou shalt be condemned. Amen. Amen. By your word you shall be justified, and by your word you shall be condemned. Die Bibel sagt, nach deinem Wort wirst du gerechtfertigt und nach deinem Wort wirst du verurteilt. In Ephesians 4, verse 29. In Epheser 4, 21. Let us also go to this very place. Verse 29, Ephesians 4. Ephesians 4. Let me see what we have there. Verse 29, it says, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. The hearers are not only those you speak to. Yeah. The hearer is, you are also part of the hearers. Du gehörst auch zu den Hörern. Du gehörst auch zu den Leuten, die deine eigene Stimme hören, wenn sie spricht. Amen. Amen. Anytime you speak to yourself more than you speak to others. Sobald du sprichst, sprichst du mehr zu dir selbst als zu anderen. Amen. Amen. It says, let no corrupt communication come out of your mouth. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. If you also go to James 3, from 1 to 3, the end, 1 bis zum Ende, talks about our mouth a lot. Da geht es auch um unseren Mund. So don't underrate your words. Sing, unterschätze deine Worte nicht. Somebody getting it. Mm-hmm. Amen. Amen. The book of James, please. James 3. Jakobus 3. He said, my brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greatest condemnation. James 3, from verse 1. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Behold, we put bits in the horse's mouth, that they may obey us, and we turn about their whole body. Verse 4. Behold also the sheep, which, though they be so great, and are driven of fiery winds, yet are they turned about with a very small hem, whithersoever the governor listed. Verse 5. Even so the tongue is a little member, and boasted great things. Behold how great matter a little fire kindled. Verse 6. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, ascending on fire the course of nature. And it is set on fire of hell. For every kind of beast, and of birds, and of serpent, and of things in the sea is tamed, and had been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Praise the Lord. Hallelujah. If it is not, if your tongue is not the tongue of Christ. Wenn unsere Zunge nicht die Zunge von Christus ist. Amen. If you read it, you can see everything here concerning the tongue. Hier steht sehr viel über unsere Zunge, über unsere Worte. And if you also go to the Old Testament, Proverbs 18, verse 21. He said, the power of death and life is in your tongue. Auch in Sprüche steht, dass die Kraft von Tod und Leben in unserer Zunge steckt. Your words matters a lot. Unsere Worte sind sehr wichtig. So also your thoughts. Auch unsere Gedanken. Are you getting it? Your words are always the reaction of your thoughts. Unsere Worte sind immer die Reaktion unserer Gedanken. Are you getting it? Until you think you cannot hardly speak. Amen. Du denkst erstmal, bevor du sprichst. Amen. Your words are always the reaction of your thought. Unsere Worte sind immer ein Ergebnis, ein Erzeugnis, eine Reaktion von unseren Gedanken. Your soul is the part of you that think. Unsere Seele ist der Teil von uns, der denkt. Amen. Remember. Spirit, soul, and body. Geist, Körper und Seele. Amen. Renewing of the soul. Die Erneuerung der Seele. Amen. In Matthew 6, verse 31, it says, take no thought, saying. Are you getting it? Thought and words, they go together. Gehen miteinander einher. Go there. Matthew 6. Matthew 6. Verse 31. 31. He said, therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewith shall ye be clothed? Take no thought, saying, your words are coming from, your words are not coming from outside, but from inside. Deine Worte kommen nicht von außen, sondern von innen. Are you getting it? They come from your thoughts. Deine Worte kommen aus deinen Gedanken. Your soul is the part of you that reacts to bad news or good news. Deine Seele ist der Teil, der auf schlechte oder gute Nachrichten reagiert. It means that, you know, if you, let me say it this way. If you are truly saved, wenn du wirklich errettet bist, your spirit is completely Christ. Ist dein Geist vollkommen Christus Jesus. Amen. And that spirit is sealed. Und dieser Geist ist versiegelt. Amen. It's sealed. That is why any doctor's news, the doctor's report, or the all these news, what they call bad news or whatever good news, they are not. Your reaction is not coming from your spirit; it's coming from your soul. Und deswegen, when you hear wenn wir them, schlechte oder gute Nachrichten hören, unsere Reaktion kommt von unserer Seele, nicht von unserem Geist. Are you getting it? Our reaction to things, to news, to whatever is outside, Reaktion zu dem, was da draußen ist, is always coming from our soul. Kommt immer von unserer Seele. Because our spirit is perfect. Unser Geist ist vollkommen. Are you getting it? Our spirit is unshakable. Unser Geist ist unerschütterlich. But our soul is still full of fear. Aber unsere Seele ist immer noch voll von Angst. It's still full of what this world calls good. Voll von was diese Welt von dem was diese Welt gut nennt. And that is why when you hear good news, bad news, there is fear. Und wenn du schlechte Nachrichten hörst, gibt es Angst. That fear is not coming from your spirit. Aber diese Angst kommt nicht von deinem Geist. Your spirit is Christ Jesus. There is no fear in Christ. Denn dein Geist ist Christus Jesus. I hope somebody is getting it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Until, you know, things outside, they don't affect your spirit. Die Dinge da draußen, sie greifen nicht deinen Geist an. Until you renounce Christ. Erst wenn du Jesus Christus verweigerst, dann. Are you getting it? Until you renounce him. Erst wenn du ihn verweigerst. Praise the Lord. Hallelujah. It means until you are outside Christ. Das heißt, bist du außerhalb von Christus. It means until Christ, the Holy Spirit is no longer in your spirit. Bis der Heilige Geist nicht mehr in deinem Geist ist. Your soul needs salvation. Unsere Seele braucht Errettung. Let's go to James 1:21. Jakobus 1:29. James 1:21. Praise the Lord. Yeah. He said, wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Your souls need salvation. Unsere Seele braucht Rettung. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And without the word, with the word of Christ, your soul can never be saved. Und ohne das Wort von Christus kann deine Seele nicht errettet werden. Is somebody getting something? In John 6:63, Jesus said, "The word that I speak unto you, their spirit, their life." Johannes 6:63 sagt Jesus, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. And we just read here that the word is the word of Christ that can change, that can save your soul. Wir haben gelesen, es ist das Wort von Christus, was seine Seele retten kann. And in John 6:63, if you go there, Johannes 6, are you getting it? 63. He said, "The word that I speak unto you, their spirit, their life. They are the only. It is my word alone that can give your soul life." Nur das Wort von Jesus Christus kann deiner Seele Leben schenken. I hope somebody is getting it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. With it means without the word of Christ, no one can be saved. Das, your soul can never be saved. Nur das, ohne das Wort von Jesus Christus kann deine Seele niemals errettet sein. We need what Christ called the truth so that we can be saved. Wir brauchen das, was Christus Jesus die Wahrheit nennt, damit wir errettet sind. Though we are saved in the Spirit. Though we are saved in the spirit. Im Geist errettet. But our soul still need to be saved. Aber unsere Seele braucht diese Rettung noch. Is somebody getting it? We don't move by situation. Wir handeln nicht nach Situation. But we still move. Aber wir handeln. Are you getting it? We don't move by situation. By sight, but we still move. Per Sicht, aber wir handeln. We move by Christ. Wir handeln per Christus. Amen. Our movement is the movement of Christ Jesus. Unsere Handlungen sind die Handlungen von Christus. And not the movement of fear. Nicht die Handlung der Angst. Is somebody getting it? Amen. Amen. There's a difference between you move in Christ and you move in fear. Es gibt einen Unterschied in Angst zu handeln und in Christus zu handeln. Jesus moved. Jesus Christus hat gehandelt. He was not afraid. Und er hatte keine Angst. But he moved. Aber er hat gehandelt. Is somebody getting it? Amen. In John 8, verse 29. In Johannes 8, 29. Here Jesus talks about his movement. Hier spricht Jesus über seine Handlungen. He said, "And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone. For I do always to do." Tun. To do something is movement. Etwas tun heißt eine Handlung. Is somebody getting it? Mm-hmm. He said, "I do always those things that please him." Ich tue allzeit, was ihm wohlgefällt. I move, but I move in my Father. Ich handle, aber ich handle in meinem Vater. I move by my Father. Ich handle durch meinen Vater. Because my Father sent me. Denn mein Vater hat mich gesandt. So also we move, but we move by Christ. Genauso handeln wir auch, aber wir handeln because durch Christ. He is the one that sent us. Weil er derjenige ist, der uns gesandt hat. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. He said here, where we just read, his movement is not to please Satan, but to please his Father. Sein Handeln ist nicht, um dem Satan zu gefallen, sondern um dem Vater zu gefallen. Amen. It means it's not based on fear. Es basiert eben nicht auf Angst. Amen. It's not based on panic. Es basiert nicht auf Panik. Is somebody getting it? Mm-hmm. Remember John 14, verse 30. And euch an Johannes 14, Vers 30. He said he will not speak again because you know that the prince of this world is coming. Jesus hat gesagt, ich werde nicht mehr sprechen, place. Denn der Prinz dieser Welt kommt. He was not afraid of Satan. Er hatte keine Angst vor Satan. Are you getting it? Mm-hmm. It's not that Jesus was afraid of Satan. Weißt, dass Jesus Angst hatte vor Satan. Amen. He was in heaven when Satan was cast out. Jesus war im Himmel, als der Satan verbannt wurde. Jesus never. He did not fight Satan. Jesus hat den Satan nicht bekämpft. Are you getting it? Mm. But he was there. Er war da. Because Satan was just too small for him Satan to fight. Satan ist zu klein für ihn, um ihn. You know, you don't fight who you are so greater than. Du bekämpfst nicht Leute, die unter dir sind. Amen. Amen. In Luke 10, verse 18. Lukas 10, 18. He said, "I saw Satan as lightning." Mm. Lightning means thunder. Mm-hmm. You know, the thunder, the light of thunder. He said, "That's how I saw him cast out of heaven." Hat er ganz klar gesagt, ich habe gesehen, wie der so Satan little. Aus dem Himmel geflogen ist, sozusagen, wie ein Blitz auf, rausgeschleudert wurde. Ich habe es gesehen, er ist besiegt. He did not say, "I had a fight with him." Er hat gesagt, ich habe mich mit dem Satan geschlagen. Amen. Gekämpft. He's just too little for Christ denn to be afraid klein, of. Damit der, dafür, dass der Herr sich deswegen fürchten müsste. Praise the Lord. Halleluja. And he did not say Satan must be, or let me say Lucifer must be saved. Und er hat auch nicht gesagt, dass Lucifer errettet werden muss. I forced him to be saved. Und gezwungen hat ihn zu retten. Amen. But he, you know, he cast him out. Aber er hat ihn verbannt. Amen. Amen. To force Satan to be saved. Even the Pharisees, he did not force them. Auch die Pharisäer hat er nicht gezwungen. You know, this will help you to know that Jesus was not after people's salvation. Es hilft uns zu erkennen, dass Jesus nicht hinter der Errettung der Menschen her war. Are you getting it? He was not after people's salvation. Er war nicht hinter der Errettung der Menschen. He was after his Father. Er war hinter seinem Vater her. He said, "I do everything that pleases my Father." Ich tue alles, was meinem Vater gefällt. And not everything that pleases the people I want to save. Und nicht alles, was are you getting something here? Gefällt, die ich retten will. Who you are after, you are going to please that person. Weil die Person, die du suchst, hinter der du her bist, der wirst du auch gefallen wollen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus was not after people. Jesus war nicht hinter Menschen her. Amen. He was not after people must save. Er war nicht dahinter, dass Menschen errettet werden müssen. He was after his father. Er war hinter seinem Vater her. We just read where he said, I do everything that pleases him. Was gelesen, dass er gesagt hat, ich tue jederzeit das, was dem Vater wohlgefällt. Maybe on Sunday we go to this very place again. Amen. I don't want us to go more than that. Amen. Because we still have other things to quickly go through. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to 1 Peter 2. 1. Petrus 2. 1 Peter 2. 1. Petrus 2. Verse 25. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for you were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. I hope somebody is getting something here. We were as sheep going astray. In die Irre gehen, that we are lost. Verloren waren. But now, aber jetzt, we returned unto the shepherd and bishop of our souls. Kehren wir zurück zum Hirten. Hüter unserer Seele. Amen. Is somebody getting it? Jesus must be the shepherd and the bishop of your soul. Jesus musste Hirte und Hirte unserer Seele sein. Allow your soul Hüter. To belong to him. Lass zu, dass deine Seele ihm gehört. Amen. Amen. Last on Sunday we talked about a lot of things about the outside and the inside. Am Sonntag haben wir viel über das Äußere und das Innere gesprochen. We also talked about positive thinking and speaking. Auch über das positive Denken und Sprechen. We also talked about good luck and whatever luck. Auch über Glück oder was auch immer, verschiedene Arten von Glück. Amen. We still go there today. Wir werden uns das heute auch nochmal angucken. It said distractions does not come from outside, but from inside. Die Zerstörung kommt nicht von außen und von innen. Are you getting it? For Satan to destroy you is not coming from outside. Dass er Satan nicht zerstören kann, kommt nicht von außen. The battle is not outside, diese Schlacht but inside. Ist nicht draußen, sondern in dir drin. Amen. In 2 Corinthians 3. 2. Korinther 3. 10. 10. Let's go to 10. 2 Corinthians. Let me see. 10. Okay, 10. Verse 2. Verse 2. He said, but I beseech you that I may not be bold when I am present with that confidence wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Amen. Verse 4. Yeah. But the weapons of our warfare are not carnal. Carnal. If you want to know what is carnal, you go to Romans 8. Very important. Was fleischlich ist, dann gehen wir zu Römer. Carnal. Fleischlich. But mighty through God to the pulling down of strongholds. Strongholds. Festungen werden zerstört dadurch. Amen. Amen. Verse 5. Casting down imagination of every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Amen. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Every thought. Jeden Gedanken, den wir gefangen. Destruction does not come from outside, but from inside. Zerstörung kommt von außen und von innen. Your inside is very important. Dein Inneres ist sehr wichtig. Amen. Praise the Lord. Yeah. Until you fall on your inside, you can never fall outside. Erst wenn du innerlich fällst, fällst du äußerlich. Until your focus is out of the Christ inside you. Wenn dein Fokus no Satan can defeat you. Von dem Christus in dir, erst dann kann der Satan dich besiegen, sonst nicht. Amen. Amen. So also victory, success, blessing, Segen. They don't come from outside. Das kommt nicht von außen, but from inside. Aber von innen. Amen. Amen. In 3 John, please. Let's go to 3 John. We were not here on Sunday, but let's go there today. 3 John. 3 Johannes. Praise the Lord. Hallelujah. It's just one chapter. Das ist nur ein Kapitel. 3 John, verse 2. Vers 2. He said, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. Here he said, your prosperity does not come from outside, from what you say. It comes from your inside. Nicht von innen, nicht von außen, your thoughts. Von innen, von deinen Gedanken. How you see yourself. Du dich selbst siehst. Are you getting it? Mm-hmm. Who you see? Wen du siehst. You see Christ or you see Christus, situation? Die Situation. Amen. Mm. Is Christ in your mind? Ist Christus in deinen Gedanken? Or you are the one in your mind? Oder bist du derjenige, der in deinen eigenen Gedanken ist? Is somebody getting it? Mm. In Matthew 12, verse 34 and 35, he said everything, they all come from inside. Mm. In Matthäus lesen wir, dass alles von innen kommt. Also in Matthew 15, from 16 to 20, we were there on Sunday. He said, what defiles a man is not what is outside, but what is inside. What comes out from inside. Auch am Sonntag haben wir uns durchgelesen, dass nicht das, was aus einem Menschen, nicht das, was in einen Menschen reinkommt, verunreinigt ihn, sondern das, was aus ihm herauskommt. Praise the Lord. Hallelujah. We must allow our inside to always be Christ Jesus. Wir müssen zulassen, dass unser Inneres immer Christus Jesus ist. And on Sunday we were in this Proverbs 23 verse 7. As a man thinketh in his heart. Auch am Sonntag so he is. Waren wir in Sprüche. Und wo steht das? So wie ein Mensch über sich denkt, so ist er auch. Are you getting it? Mm-hmm. As you think in your heart. In deinem Herzen. How do you see yourself? Wie siehst du dich selbst? You see Christ. Siehst du Christus? Or you see situation. Oder Situation. You see Christ or you see somebody that is being defeated. Oder sehen Sie jemanden, der, mein Gott. Oder siehst du jemanden, der besiegt ist? Amen. Amen. Do you see Christ or somebody that is full of problems? Siehst du Christus oder siehst du jemanden, der voll von Problemen ist? Is somebody getting it? Praise the Lord. Yeah. As a man thinketh in his heart, so he is. So wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er auch. The Lord this morning he brought me to this very place. Heute Morgen hat er mich auf diese To remember who I am in the spirit. Damit ich mich daran erinnere, wer ich im Geist bin. In every situation. In jeder Situation. In everything. In allem. Are you getting it? Remember who you are. Ich erinnere an, wer du bist. Amen. Amen. If you see your school classmate, remember who you are in the spirit. Wenn du deine Klassenkameraden oder Kollegen, somebody getting it. Erinnere dich daran. Amen. If you are doing any job that you made it look funny and somebody is there that want to bet you, that want to make maybe making fun of you or do you want you know, just remember who you are in the spirit. Wenn sich jemand über deine Situation oder deine Position lustig machen will, erinnere dich daran, wer du im Geist bist. Are you getting it? Amen. Instead of thinking of the past. The past, you know, the past victory. The past life. The past situation. How everything was so beautiful for you. Remind yourself of who you are right now. In your spirit. Erinnere dich daran, wer du jetzt bist in deinem Geist. Praise the Lord. Hallelujah. And we talked about positive speaking, thinking and speaking. Positives Denken und Sprechen gesprochen. Amen. In the kingdom of heaven, we don't think positive. We don't speak positive. Im Königreich des Himmels denken wir, oder sprechen wir nicht positiv. We speak Christ. Wir sprechen Christus. We think Christ and we wir speak Christ. Christus und wir sprechen because Christus. We are full of Christ. Wir sind voll von Christus. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. We think Christ, we speak Christ, because we are full of Christ. Wir sprechen Christus, weil wir voll von Christus sind. Amen. Positive thinking or speaking, they are of the flesh. Positives Denken oder Sprechen ist fleischlich. It belongs to the natural man. Es gehört zum natürlichen Menschen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because it's all based on what they call good thinking. Denn es geht immer basiert immer auf dem, was sie what, denken. What they call good. Was sie gut nennen, and what ihre, they call bad. Ihre Moral, ihre Gerechtigkeit, was sie schlecht und gut nennen. Amen. Amen. Jesus never, his thought was never positive. Aber die Gedanken von Jesus waren nicht positiv. I'm going to die is not positive. Ich werde sterben ist nicht positiv. They are going to deal with me, there is not positive. Und sie werden mich misshandeln. Are you getting it? Young man, I'm Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Let me call also we talk about good luck. Auch über Glück. Good luck is not of Christ. Viel Glück oder gut, Glück ist nicht von Christus. It doesn't belong to God's children. Es gehört nicht zu Kindern Gottes. It belongs to the natural people. Es gehört zu den natürlichen Menschen. It is of Satan. Es ist vom Satan. Jesus, Peter, Paul and you know all of them. Jesus, Peter. They never wish anyone good luck. Sie haben niemandem viel Glück gewünscht. Please, heavenly language is very important. Bitte, die himmlische Sprache ist sehr wichtig. The earthly language is important for the earthly people. Die irdische Sprache ist wichtig für die irdischen Menschen. Are you getting it? Their language, their words are important ihre for them. Worte sind wichtig für sie. But we should not, you know, we should not accept their words. Aber wir sollten ihre Worte yeah. nicht akzeptieren. Amen. Ihre Sprache nicht akzeptieren. We have our words. Wir haben unsere Worte. We have our language. Wir haben unsere Sprache. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. We don't work by luck. Wir arbeiten nicht durch Glück. We work by Christ. Wir arbeiten durch Christus. We work by what Christ called his own blessing, wir favor. Wir arbeiten durch das, was Christus, the truth. Seine eigene Freude, was er Wahrheit nennt. Amen. We use Mary as an example. Wir haben Maria als Beispiel genommen. Amen. Amen. That the angel did not say, hey, good woman, hey, lucky woman. Dass der Engel zu ihr nicht gesagt hat, du Glückspilz. Amen. Du, praise the Lord. Person, die Glück hat. He did not say Mary was lucky. Er hat nicht gesagt, dass Maria Glück hat. But he said, he was favored by God. Begünstigt von Gott. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. In Galatians 5:25, he said, if we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist and wandeln. Not in the flesh. Nicht im Fleisch. The flesh belongs to the natural people. Das Fleisch gehört den natürlichen Menschen. The spiritual world of Christ Jesus belongs to Christ's family. Die geistliche Welt von Christus Jesus gehört zur Familie von Christus. The spiritual world of Christ Jesus belongs to Christ's children. Die geistliche Welt von Christus Jesus gehört den Kindern Gottes. We should learn to get out of their world. Wir müssen lernen aus ihrer Welt. Are you getting it? To grow out, to just get out of it. Amen. We are not lucky, we are blessed. Wir sind nicht wir haben kein Glück, sondern wir sind gesegnet. Amen. Amen. Right from Genesis to Revelation. Genauso von 1. Mose zu Offenbarung. There is nothing like good or good luck or positive thinking or speaking. Viel Glück oder positives Denken und Sprechen. Abraham was not full of positive thinking. Abraham war nicht voll von positivem Denken. Amen. Positive thought or speaking. Oder positivem Sprechen. The Bible says his mind was full of God. Die Bibel sagt, seine Gedanken waren voll von Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, Jesus never spoke positively. Nochmal, Jesus hat niemals positiv gesprochen. Anytime he opened his mouth to speak, he was always speaking himself. Wenn er seinen Mund geöffnet hat, um zu sprechen, hat er immer sich selbst gesprochen. Amen. Ja. And when Jesus rebuked Peter in Matthew 16. Und wenn als Jesus Petrus verweigert hat, Matthäus remember, 16, Peter spoke positively. Petrus hat positiv gesprochen. And Jesus rebuked him. Und Jesus hat ihn verweigert. And he also, he tried to rebuke Jesus for speaking negatively. Obwohl er vorher versucht hat, Jesus zu verweigern, weil er ja negativ in seinen Augen gesprochen hat. Are you getting it? Because Jesus said he was on his way to die. Weil Jesus gesagt hat, ich werde sterben. Praise the Lord. Because anything that threatened the natural man. Weil der Tod den natürlichen Menschen bedroht. Praise the Lord. Amen. Amen. Satan is behind positive thinking and speaking. Der Satan ist hinter dem positiven Denken und Sprechen. Because it is all based on what man call good or bad. Es basiert auf der weltlichen Gerechtigkeit. And not what call good or bad. Und nicht auf dem, was Christus Jesus gut und schlecht nennt. Praise the Lord. Learn to stop wishing anyone good luck. Lernt damit aufzuhören, Leuten viel Glück zu wünschen. Wish people Christ Jesus. Wünsche Leuten Christus Jesus. And not good luck. Und nicht viel Glück. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Remind them of the blessing of the Lord. Erinnere sie an den Segen des Herrn. Amen. Amen. Wish them Christ Jesus. Wünsche ihnen Christus Jesus. Are you getting it? Reminding you're wishing them Christ Jesus will remind them that he came here for them. Ich wünsche ihnen Beziehung mit Christus Jesus, weil das wird sie daran erinnern, dass er dafür gekommen ist. Amen. Are you getting it? Don't speak like them. Spreche nicht so wie because sie. What you are going to say to them will make them ask questions. Weil das, was du ihnen sagen wirst dann auch dafür sorgen, dass sie dir Fragen stellen. If you wish them Christ Jesus, wenn du ihnen Christus Jesus wünschst, are you getting it? Though they are not saved, auch wenn sie nicht errettet sind, are you getting it? You wish them Christ Jesus. Aber du wünschst ihnen Christus Jesus. And not wish them good luck. Du wünschst ihnen nicht Glück. You are going to ask questions. Sie werden Fragen stellen. And what you know is the open opportunity for you to speak Christ to und them. Das öffnet wieder eine Möglichkeit, I don't know if somebody is getting Christus it. Amen. Remind them of the blessing of the Lord. Erinnere sie an den Segen des Herrn. And not good luck. Und nicht an Glück. They are even already blessed. Sie sind even they are saved. Selbst die Ungläubigen sind they are saved are blessed. Sie sind gesegnet, die Ungläubigen. Jesus died for the whole world. Denn Jesus für die ganze Welt. And not for only for believers. Und nicht nur für die Gläubigen. Are you getting it? Though they are going to hell. Auch wenn sie in die Hölle in spite gehen, of all the blessing. Trotz der Bezahlung, trotz des Segens. Is somebody getting something? Praise the Lord. Hallelujah. They are already blessed. Though they are rejecting him. Obwohl sie ihn verweigern. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Though they are rejecting him and ignoring him. Wenn sie ihn verweigern, they are already blessed. Sind sie schon gesegnet. Are you getting it? He blessed them. Hat sie gesegnet. Are you? Praise the Lord. Hallelujah. You know, for him to come here to pay the price for them. Mm. Even when they hate him, they are really blessed. Mm, er für sie gekommen ist und für sie gezahlt hat, obwohl sie ihn hassen, das ist wirklicher Segen. I hope you understand. Mm-hmm. Praise the Lord. Christ Jesus came to pay for everybody. Christus Jesus gekommen, um für jeden zu zahlen. And not only for believers. Nicht nur für Gläubige. In John 3:16. Johannes 3:16. It says, for God so loved the world. Gott hat die Welt so sehr and geliebt. And he sent his only beloved son. Are you getting it? Amen. To come and pay the price. Den Preis zu bezahlen. That is a blessing. Das ist Segen. There is no blessing greater than das ist that. Ein Segen, der größer ist als das. He has given them the greatest. Er hat ihnen das Größte schon gegeben. In spite of that greatest, a lot are still going to hell. Aber trotz diesem because they refuse to choose großartigen it. Segen gehen viele in die Hölle, weil sie sich gegen diesen Segen entscheiden. Amen. Amen. All the natural sins have been paid for. All die natürlichen Sünden wurden bezahlt. Though people are still going to hell. Dennoch gehen Leute in die Hölle. Amen. Amen. They go to hell. Sie gehen in die Hölle. Not for their natural sin. Nicht für ihre natürliche Sünde. But for saying no to Christ Jesus. Aber weil sie Nein zu Jesus Christus sagen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It's a blessing for them that he paid the price. Es ist ein Segen, dass er den Preis für sie bezahlt hat. Amen. But it's a pity that they refuse to accept the price. Aber es ist traurig, dass sie diese Bezahlung nicht annehmen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Instead of wishing them good luck. Statt ihnen viel Glück zu wünschen. Which is the language of Satan. Welches die Sprache des Satans ist. Remind them of how Jesus loved them. Erinnere sie daran, wie sehr Jesus sie liebt. Amen. Mm. Remember, just tell them Jesus loves sag you. Ihnen Jesus liebt. People, they are going for exam. Auch wenn sie zu einer Prüfung gehen. Amen. Remind them of Jesus. Erinnere sie an Jesus. Let us learn to speak our heavenly language. Lasst uns lernen, unsere himmlische Sprache zu nutzen. Amen. The Lord wants us to renew our mind with der all Herr this. Will, dass wir unsere Gedanken mit allen Amen. Dingen erneuern. Wish them Christ Jesus. Wünsche ihnen Christus Jesus. Again are not good luck. Und nicht viel Glück. Amen. In the kingdom of heaven, we walk by Christ. Im Königreich des Himmels wandeln wir durch. By Christ means by faith. Durch Christus bedeutet durch Glauben. We walk by faith. Wir wandeln durch Glauben. And not by sight. Nicht per Sicht. Praise the Lord. Hallelujah. A renewed mind is a mind that we always walk by sight. Oder Leute, Gedanken, die immer wieder von der Sicht kontrolliert und beeinflusst werden. Praise the Lord. It's a big fight. Es ist ein großer Kampf. To walk by faith and not by Glauben zu wandeln, nicht per Sicht. It's a big fight. Ist ein großer Kampf. Amen. Amen. To go against your five senses. Gegen deine fünf Sinne zu gehen. It's really a big fight. Ist ein großer Kampf. And that's why we need the help of the Deswegen Holy Spirit. Brauchen wir die Hilfe des Heiligen to Geistes, help us to fight the fight. Um uns zu helfen, diesen Kampf zu of this side. Der Sicht. Amen. Der fünf Sinne. It, praise the Lord. Hallelujah. By sight means by senses. Per Sicht bedeutet per fünf Sinne. Amen. Amen. What you see, what you hear, what you smell, what you feel, and what you taste. Was du siehst, was du hörst, was du schmeckst, was du fühlst. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. By sight means by five senses. Heißt durch die fünf Sinne. What you know, the natural five senses. Die natürlichen fünf Sinne. We have the supernatural five senses. Wir haben die übernatürlichen fünf Sinne. That we use to see Christ. Wir nutzen Christ. That we use to hear His voice. Um seine Stimme zu and hören. Obey His voice. Um seine Stimme zu Are you hören. Getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Remember to know these five senses. If your mind is occupied with these five, with these natural five senses, it will fight against you. Aber deine Gedanken umgeben sind von den fünf Sinnen, wenn deine eigenen Gedanken nicht bekämpfen. Amen. Though your spirit is saved. Obwohl dein Geist errettet ist. Amen. Amen. Your soul will fight against deine you. Deine Seele wird gegen dich kämpfen. Amen. On a new mind, we always walk by situation. Unerneute Gedanken werden immer durch Situationen beeinflusst. Amen. On a new mind, we always walk by situation. Unerneute Gedanken werden immer durch Situation. That is in mind of the natural man. Die Gesinnung des natürlichen Menschen. Praise the Lord. Hallelujah. But a new mind can only understand the natural things. He can only believe, with his five senses. Are you getting it? Until I see, I will not believe. That is the mind of the natural man. It means until they see, they never believe. Again, we were in that of Thomas on Sunday. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus said, blessed are those that have not seen, but yet believe. Und Jesus hat gesagt, gesegnet sind die, die nicht gesehen haben und dennoch glauben. Amen. Amen. On the new mind, we always be a natural man. Unerneute Gedanken werden immer natürliche Gedanken. We are also in 1 Corinthians 2, verse 14 to 16, that talks about the natural man. Wo es über den natürlichen Menschen geht. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 16 said our mind must become the mind of Christ. Lesen wir, dass unsere Gedanken die Gedanken von Christus sein müssen. Amen. Amen. Let's go to Romans 8, please. Römer 8. Romans 8. Römer 8. I will quickly read from verse 1. Römer 8, 1. He said, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the spirit. The question is it the spirit that is directing you? Die Frage ist es der Geist, der dich or the flesh? Oder das Fleisch? Is your mind full of Christ? Sind deine Gedanken voll von Christus? Is your motive, your value, your focus Christ Jesus? Sind deine Motive, deine Werte und dein Fokus Christus? Are you getting it? In verse 2, it says, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sent his own son in the likeness of sinful flesh. And for sin, condemn sin in the flesh. Verse 4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5. Fünf. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. That is the natural people. Der natürliche Mensch trachtet nach dem natürlichen. But they that are after the spirit, the things of the spirit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To be after the spirit means to be after Christ. Nach dem Geist Herr zu sein heißt, hinter Christus Herr zu sein. Are you getting it? Ja, to be after the Spirit means to be after Christ. Heißt, hinter Christus her zu sein. Amen. In satanic world, they have their spiritual world. In der satanischen Welt haben sie auch ihre geistliche Welt. Are you getting it? Mm. And if you see those ones that are dead, for them it's all about their spiritual world. Und wenn du dir die Leute anschaust, gibt es ihnen auch immer meine geistliche Welt, um Geistliches. And they walk by their spiritual world. Und sie wandeln nach ihrer geistlichen Welt. Amen. They believe that all their victory is coming from their spiritual world. Sie glauben, dass all ihr Erfolg von der geistlichen Welt kommt. And not coming from that job they are doing. Und nicht von der Arbeit, die sie hier auf der Welt ausüben. Are you getting it? Mm-hmm. They know that they have confidence on their spiritual world more than God's children have confidence in Christ's world. Sie kennen ihre Quelle. Sie haben Vertrauen auf ihre geistliche Welt mehr als das Vertrauen, dass die Kinder Gottes auf die geistliche Welt von Christus haben. Are you getting it? Mm-hmm. When God's children are having victory, they hardly see that this is of the Spirit of Christ Jesus. Wenn Kinder Gottes Erfolg haben, ist es für sie schwer zu erkennen, dass dieser Erfolg they always want for them. They see it as natural. Sie denken, es ist ein natürlicher Erfolg. But the those in that spiritual world of Satan, they know that without there, they are nothing. Mm-hmm. They can do nothing. Aber die Satanisten, sie wissen, dass ohne ihre geistliche Quelle sie verloren sind. Amen. You know, in Christ's world, we must learn to renew our mind, to know that without Christ we can do nothing. In Christen, in der Welt von Christus müssen wir wissen, dass wir ohne Christus nichts tun können, dass er diese Quelle ist, diese unverzichtbare Quelle ist. That whatever comes to us is Christ Jesus. Dass was immer zu uns kommt, jeder Erlös ist Christus Jesus. Are you getting it? Whatever we do is Christ Jesus. You know, Jesus never doubted himself. Jesus hat sich nie in Frage gestellt. He said, I do everything that pleases my Father. Er hat gesagt, ich tue ständig das, was meinem Vater gefällt. Can our mind be renewed to the extent of saying, whatever we do is Christ Jesus? Können unsere Gedanken so erneuert sein, dass wir genauso sagen können, dass was immer wir tun, ist Christus Jesus? Is somebody getting it? I'm not thinking maybe there are one or two that is flesh, but Jesus was never like that. Und nicht, dass wir immer noch denken, dass einer oder zwei Sachen immer noch fleisch sind, aber Jesus war nicht so. Er war entweder ganz oder gar nicht. I hope you understand it. Amen. He said, I do everything that please my Father. My Father and I, we are one and not two. Wir sind eins und nicht zwei. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see the confidence. And that same confidence you want us to have towards him. Er sieht dieses Selbstbewusstsein und er will, dass wir dieses Selbstbewusstsein auch haben in ihm. Amen. That whatever we do is Christ Jesus. Was immer wir tun, Christus Jesus. Stop thinking twice. Hör auf, zweimal nachzudenken. Anzuzweifeln, ja. You know, we doubt ourselves a lot. Wir zweifeln an uns oft. Are you getting it? We are never sure of anything. Wir sind nie sicher. Sicher um nicht. Amen. We are waiting until the Lord will say we'll be sure. Wir warten darauf, bis der Herr sagt, okay, jetzt kannst du sicher sein. Amen. Amen. Jesus was never like that. Aber Jesus Christus war nicht. Amen. Sicher. He believed that. He never moved until his Father said he should move. Er hat geglaubt, dass wenn er sich bewegt, ist es, weil der Vater auch sagt, dass er sich bewegt. He believed that all his movement are coming from his Father. Dass all seine Bewegungen vom Vater kommen. Is somebody getting it? He believed that whatever he do, whatever, he never do anything outside his Father. Er hat geglaubt, dass er niemals außerhalb seines Vaters wandelt. A renewed mind will never be sure. Aber unerneute Gedanken werden niemals sicher sein. The mind that is sure, the mind that will say, whatever decision I take is coming from the Lord. We should learn to grow to that, to that level. Zu dieser Ebene zu wachsen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 6, so for to be carnally minded is death. A carnal mind. Fleischige Gesinnung. Are you getting it? Mind without Christ Jesus. Eine Gesinnung ohne Christus. The mind that does not have confidence in Christ Jesus. Eine Gesinnung, die nicht vollkommen auf den Herrn vertraut. Amen. Sicher ist. Amen. Jesus was not carnally minded. Jesus war nicht fleischlich gesinnt. Are you getting it? He was not carnally minded. War nicht fleischlich. He never doubt himself. Er hat sich selbst nicht angezweifelt. Amen. Amen. If not, he could have not been able to save us. Sonst wäre er nicht in der Lage gewesen, uns zu retten. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because Satan, if you, until you learn never to doubt yourself, to doubt the Christ in you, yourself is now the Christ in you. And no longer, it's not the old self. Yourself is now the Christ in you. Until you learn never to doubt him, Satan is going to get you in one way or the other. Dein neues Selbst ist jetzt Christus, dein neues Leben ist jetzt Christus. Und wenn du nicht auf dieses neue Selbst, neue Identität vertraust in Christus, wird der Satan immer eine Angriffsfläche haben. For to be carnally minded is dead, but to be spiritually minded is life and peace. Christ's mind is full of life and peace. Die Gesinnung von Christus ist voll von Leben und Frieden. Spiritually minded. Geistlich gesinnt. Is life and peace. Ist Leben und Frieden. And not when money is coming in, is life and peace. Nicht wenn Geld reinkommt, ist Leben und Frieden. Are you getting it? And it's not when doctor's report is good, that is life and peace. Nicht wenn der Arzt gute Nachrichten hat, ist das Leben und Frieden. Amen. And your good report is life and peace. Gute Prüfungsergebnisse sind Leben. Amen. You know, we should prove ourselves. Wir müssen uns selbst prüfen. Amen. What gives us life and peace? Was gibt uns Leben und Frieden? Is it when things are Dinge laufen? When things are good, according to what Mark said, gemäß dem, good. Was die Welt gut nennt. Amen. Amen. Then you know, if you are like that. If we are like that, we know that we are still being disturbed by our renewed mind. Wenn wir so sind, dann zeigt das, dass das einfach ein Symptome unerneuter Gedanken sind. Are you getting it? Praise the Lord. Yeah. He said, because the carnal mind is enmity against God, but it is not subject to the law of God. Neither indeed can be. The carnal mind. Fleischige Gesinnung. Amen. No, the Bible said we should prove ourselves. Wie sagt, wir sollen uns prüfen. Are we carnally minded? Sind wir fleischlich gesinnt? Amen. That's on renewed mind. Das heißt, unerneute Gedanken. Until we get it, we so don't wir believe verstehen. We have it. Until everything is good. Erst wenn wir alles haben. We never believe. Alles vollzählig ist, dann glauben wir. Amen. Yeah. Verse 8. So then, they that are in the flesh cannot please God. How to please him? Dem Herrn gefallen. You see, verse 8, he revealed to us how to please God. Hier hat er uns offenbart, wie wir Gott gefallen. Remember, in John 8, we read that Jesus said he pleased his Father. Hat er gesagt, dass Jesus seinem Vater gefällt. And here, here the Lord is revealing to us how to please God. Und hier offenbart uns der Herr, wie wir Gott gefallen. Amen. He said, those that are in the flesh cannot please him. Die im Fleisch können ihm nicht gefallen. It means to please the only true God is by being Christ Jesus. Heißt, den wahrhaftigen Gott zu gefallen, ist in Christus Jesus zu sein. Is somebody getting it? Zu sehen, our heart to be full of Christ. Unser Herz voll von Christus. Which is a renewed mind. Erneuerte a Gedanken. Mind that is now Christ Jesus. Gedanken jetzt Christus which Jesus is the sind, mind of Christ. Was die Gedanken von Christus Amen. Remember 1 Corinthians 2. The last verse said we have the mind of Christ. Steht, wir haben die Gesinnung von Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But you are not in the flesh. Aber wir sind nicht im Fleisch. But in the spirit. Amen. We are not in the flesh. We are not in the flesh, but in the spirit. Wir sind nicht im Fleisch, sondern im Geist. Praise the Lord. Hallelujah. You must learn it, please. Very important. Let us just live there. Lass uns dort wegkommen. Let it become our lifestyle. Lass live the spiritual world, to live in the spiritual world of Christ. In der geistlichen Welt von Christus Jesus. There are two worlds on earth. Zwei Welten hier auf the spiritual world of Christ. Die geistliche Welt von Christus. Or the natural world. Die natürliche Welt. You are going to choose where to live. Du wirst entscheiden, wo du lebst. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. Though there is also the spiritual world of Satan. The spiritual world of Satan and the natural world, they are both the same. Das they belong von, to Satan. Satan und das von That's why we say Welt. There are two worlds on earth. Sind eins, sie gehören zusammen. Und deswegen sagen wir, es gibt die geistliche Welt von Christus und, und diese Welt, die natürliche Welt. Amen. Amen. The difference is this is that of Christ. Der Unterschied ist Christus Jesus. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. In verse 9 said that you are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the spirit of God dwell in you, Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Mm-hmm. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is alive because of righteousness. Mm-hmm. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, but to the Spirit. Not to the flesh, to live after the flesh. Again, verse 12. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. For if you live after the flesh, you shall die. But if you, through the Spirit, do mortify the deeds of the body, you shall live. Let me just leave there. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Until the Spirit of Christ Jesus, that is the Holy Spirit, is the one leading you, you are not a son of God. Just as the Geist is, the Geist is, Heilige Geist dich leitet, der Geist Gottes dich leitet, bist du kein Sohn Gottes. Amen. Or a new mind is a carnal mind. Unnatürliche Gedanken sind fleischige Gedanken. Amen. Amen. Believe in the natural facts. Sie glauben an die natürlichen Tatsachen. Amen. Until you know the fact, that fact is, they see the fact so solid in them. Die Tatsache ist für sie so eine solide Sache, auf die sie bauen, auf die sie nur bauen können. Praise the Lord. The fact is what they called the truth. Die Tatsachen dieser Welt nennen sie die Wahrheit. It's true that the fact is the natural word. Truth is their truth. Stimmt, dass die Tatsachen dieser Welt die Wahrheit dieser Welt sind. Are you getting it? The fact, their fact is their truth. Ihre Tatsachen sind ihre Wahrheit. We have our fact that is our truth. Wir haben unsere Tatsachen, die unsere Wahrheit sind. Amen. Amen. We have the mind of Christ. Wir haben die Gesinnung in von Christus. All things, in all and not in few things. In allen Dingen, nicht nur in manchen. We must have the mind of Christ in all things. In allen Dingen müssen wir die Gesinnung von Christus haben. Even in the Old Testament. Auch im Alten Testament. Or in new mind. Oder natürlich. We always be occupied by the natural report. Werden natürlich or result. Gedanken immer kontrolliert werden von den Ergebnissen dieser Welt, von den Tatsachen dieser Welt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The natural mind. Der natürliche Verstand. Amen. We'll quickly go to number. 4. Mose. Let's go to number, please. 4. Mose. Number 13. 4. Mose 13. Praise the Lord. Hallelujah. A renew mind. Oder neue Gedanken. It's a dead mind. Das sind tote Gedanken. It's a dirty mind. Ist ein verunreinigter. It need to be clean. Verunreinigte Gedanken, die gereinigt werden müssen durch die Wahrheit. And that's why First Peter 1 said, we clean it by obeying the truth. Wir reinigen diese Gedanken, indem wir der Wahrheit gehorsam sind. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In number. Number 13. 4. Mose 13. From verse 27. 27. Amen. Amen. Number 13 from verse 27. 13, Vers 27. I hope you know, some of us already know here, please. Einige von uns kennen diese Stelle. But there are a lot of us that do not know here. Einige, die sie eben nicht kennen. Amen. Yes, the natural fact is their truth. Ja, die natürlichen Tatsachen sind ihre Wahrheit. But we also have our fact that is the word of Christ. Aber wir haben auch unsere Tatsachen, die das Wort von Christus sind. Are you getting it? Mm-hmm. You are the Christ's word must be our fact. Das Wort von Christus muss unsere Tatsache sein. Are you getting it? And not what they call their facts. Nicht was ihre Tatsachen. From verse 27. 27. Remember what the Lord is telling us here. Erinnert euch an das, was der Herr uns sagt. The Lord sent Moses to send 12 spies to the land of Canaan. Der Herr hat Mose geschickt, um 12 Spione in das Land von Canaan zu schicken. Amen. And the word of God said he has given them the land. Und das Wort Gottes hat ihnen versprochen, dass das Land ihnen schon übergeben wurde. Amen. Just like you and me. Just wie dir und mir. The Lord said to us, He has given us His own life. Er hat uns unser, sein eigenes Leben schon gegeben. Amen. Amen. And you know, how, no matter how your life sound or look like, is the life of the Lord. Amen. Egal wie dieses Leben aussieht oder sich anhört, es ist das Leben des Herrn. Are you getting it? The world might not fit to the system of this world, what they call prosperity. Und das Leben passt vielleicht nicht in die Definition des von Erfolg in dieser Welt. Are you getting it? It might not fit to somebody. It's like the life of Paul, for example. Wie das Leben von Paulus beispielsweise. Remember, Paul said, "I fought the good fight of faith." Also gesagt, ich habe den guten Kampf des Glaubens. But the natural man will not say that is the good fight of faith. Aber die natürliche Welt würde ich sagen, das ist der gute Kampf des Glaubens. Are you getting it? No wife, no children, no money, nothing. Keine Kinder, keine. Where is the fight? Wo ist der Kampf? Is somebody getting it? But Paul fought the good fight of faith. Hat den guten Kampf des Glaubens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, here the Lord said to Moses. Der hat zu Mose gesagt, he said, I've given you the land of Canaan. Das Land ist schon in euren Händen. But still says somebody there. Aber dennoch, schick Leute says dorthin. 12 spies there. Schick 12 Leute dorthin. And let them so that they bring report. Damit sie das Land erkundschaften und darüber berichten. Just like the Lord revealed to us that our life is now His own property. Genauso wie der Herr uns offenbart hat, dass our body is His own property. Sein Besitz ist, dass unser Körper sein Besitz ist. Our going out and our coming in belong to dass Him. Unser Ein- und Ausgehen ihm gehört. Are you getting it? Whatever we do, everything of us belongs to Him. Alles von uns ihm the greatest gehört. Is life. If life belongs to Him, all others belong to Him. Das Größte ist das Leben, was er uns geschenkt hat. Und wenn sein Leben unser Leben ist, auch alles andere darin sein. Amen. Amen. You know, what are we going to see as the fire that is going to disturb us? Was or renew mind? Werden wir fight? Als ihre Tatsache sehen, die uns so krass beeinflusst? Amen. I hope somebody is getting it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From verse 27. And they told him and said, we came unto the land of the land without thou sendest us. And surely it floweth with milk and honey. And this is the fruit of the land of it. Nevertheless, the people be strong. We have started experience the life of Christ. How sweet it is. Wir haben angefangen zu erfahren, wie süß und schön das Leben von Christus ist. How peaceful it is. Wie fruchtvoll es sein kann. There's no stress in it. Da kein Stress. Are you getting it? Amen. Yeah, you can see the difference between the life of Christ. There's no disappointment in it at all. Den Unterschied zwischen dem Leben in Christus und dem Leben dieser Welt, da gibt es keine Enttäuschung. There is no depression in it. There is no frustration in it. We can see the difference. Wir sehen den Unterschied. And we have started experiencing it to some extent. Zu einem gewissen Punkt. Amen. Amen. What will make us to doubt it? Aber was sorgt dafür, dass wir das anzweifeln? Is somebody getting it? Amen. Amen. Our time goes on. What will make us to doubt Him? Wenn die Zeit vergeht im Laufe der Zeit, was wird dafür sorgen, dass wir ihn Amen. Anzweifeln? Whatever is going to happen, things are going to happen. Dinge werden passieren. Are you getting it? There maybe there's some goods will be seized. Vielleicht werden irgendwelche Sachen eingenommen. Some beasts will come. Rechnungen werden kommen. And the different things will happen. Verschiedene Dinge werden passieren. What is going to make us to now see that life that He gave us that is not life at all? Was wird dafür sorgen, dass dieses Leben, was er uns geschenkt hat, uns schlecht geredet wird? We should be different from these people, please. Wir sollten anders sein als diese Welt. Are you getting diese it? Menschen. Look at it. Amen. That is why renewal of the soul is very important. Deswegen ist die Erneuerung unserer Seele so wichtig. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It said, nevertheless, the people be strong and dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. And Caleb steered the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. This is a soul that is renewed. Das ist eine Seele, die erneuert ist. Are you getting it? That there is no fear. Wo keine Angst ist. Amen. No panic. Keine Panik. No more, you know, you will not see whatever obstacle is on the way. Es wird die Hürden nicht sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 31. 31. But the man that went up with him said, oh, you can see they all went together. Sind alle zusammengegangen. Are you getting it? Mm. They went together. Sind zusammengegangen. Just one or two. It just is the one, you know, one is saying, we already have victory. Und sie haben alle das gleiche. But others, you can see it. Aber nur ein oder zwei. Leben über Situationen. I've experienced it here. Und habe ich auch hier Sometimes schon erfahren. When things happen, manchmal, wenn Dinge passieren, I can see some shaking. Ich sehe, wie einige Leute am Wanken sind. It's all of us should be on that solid rock. Aber wir alle sollten auf diesem Fels stehen, auf dem wir unerschütterlich sind. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. But the man that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And renew mind, we always see himself. Weak. Gedanken werden immer, I cannot. As a Martin Kett in his heart. Dass man sich als schwach und machtlos und kraftlos sieht. Amen. Mm. As a Martin Kett in his aber heart. So wie ein Mensch, we cannot. They are just too strong for us. Sie sind zu stark. They are stronger than us. Sie sind stärker als Your things are more beautiful than Sie us. Haben schönere Sachen als wir. Are you getting it? They have more money than Sie us. Sie haben mehr Geld als wir. They are more than us. Mehr Einfluss. Their church is bigger than our Gemeinde church. Ist doch größer. Is somebody getting it? Their life, you know, you can count what they have. I cannot count anything. All I can count is just Jesus. Sehen, was sie haben, aber das, was du hast, ist Amen. Ist nicht zählbar. Du hast nur Jesus Christus. You know what they call blessing. Ihr wisst, was die Welt segnet. Amen. You know this song, count your blessing and name them one by one. Kennt diesen Song, nenne deinen Segen auf und zähle ihn auf. They can count what they call blessings. Sie können das and name them one by one. Maybe they, before you know it, a notebook is filled up. Und bevor man es weiß, ein ganzes Notizblock voll. Amen. Im ganzen Segen. And in the account and writing all their blessing. But all you can write is just thank you, Jesus. Aber alles, was du schreiben kannst, ist danke, Jesus, ich habe Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 32. And they brought up an evil report of the land. Mm. Evil report. This report was, you know, naturally it was the fact. Und natürlich gesehen war dieser Bericht auf Tatsachen gegründet. Are you getting it? It was the fact. Es waren Tatsachen. You know, there are people, they never allow the fact to get out of them. Es gibt Menschen, die nicht zulassen, dass diese Tatsachen aus ihnen herauskommen. They are so rooted in that fact. Sie sind verwurzelt in ihren Tatsachen. Are you getting it? We have another fact. Aber wir haben andere Tatsachen. We have our heavenly fact. Wir haben die himmlischen Tatsachen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We must learn never to allow what they call their fact to be our fact. Wir müssen zulassen, dass wir niemals das, was sie Tatsachen nennen, auch Tatsachen nennen. He said, they brought up an evil report of the land, which they had searched, an evil report. Mm. The Lord called it an evil report. Sie brachten das Land in Verruf. Es war ein bösartiger Bericht. Amen. You know how many times we always bring in evil reports. Wie oft bringen wir Dinge in Verruf. Amen. The report that you know, the Lord will just hear you speaking it, will just shake his head. Der Herr hört, wie du über eine Situation urteilst. Der Herr schüttelt den Kopf. We should learn to get out of it. Wir sollten lernen, da rauszukommen. Amen. Our mind, our soul should be so renewed that we never even go there. Unsere Gedanken, unsere Seele sollte so erneuert sein, dass wir niemals are you getting it? Kommen würden, so zu sprechen oder so to zu So remember who we are all the time. Uns immer daran erinnern, wer wir sind. Amen. To have confidence in the Christ in us. Uns auf Amen. Sicherheit in Christus Jesus in uns zu haben. And they brought up an evil report of the land, though that report was their truth. Und dieser Verruf war aber ihre Wahrheit. Amen. Which they had said unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it, it is the land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of great stature. And there we saw the giant, the sons of Anak, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers. And so we were in their sight. They walk by sight. Sie wandeln per Sicht. Amen. Und renew my walk by sight. Oder unsere Gedanken wandeln per Sicht. Amen. We must learn to walk by Christ's place. Wir müssen lernen, durch Christus zu wandeln. Amen. That is who we are today. Denn das sind wir heute. And also, if you also read from chapter 14. Auch wenn wir ab 14 lesen, 4. Mose 14. Amen. On a new mind will never see himself victorious. Unerneute Gedanken werden sich niemals erfolgreich sehen. Until they see the natural victory. Erst wenn sie den natürlichen Erfolg sehen. Amen. Amen. Until they see the natural report or result. Wenn sie natürlichen Ergebnisse sehen. Their five senses is always a threat to them. Ihre fünf Sinne sind immer eine Bedrohung für sie. Are you getting it? Your five senses. Ihre fünf Sinne. Amen. How much am I making today? Wie viel verdiene ich so heute? Little. So wenig. Your five senses is speaking to you that that money is so little. Unsere fünf Sinne sprechen zu uns, dass dieses Geld so wenig. But the word of Christ said, the little Christ have was more than enough to feed thousands. Das Wort von Christus sagt, dass das Kleine, was Christus hat, hat gereicht, um Tausende satt zu machen. Amen. It is a fact that you have little. Es ist eine Tatsache, dass du wenig it is hast. Also a fact that that money is Christ. Ich glaube, es ist auch eine Tatsache, dass dieses Geld Christus ist. Yeah, is somebody getting it? It is also a fact that that little is Christ Jesus. Dass dieses kleine Christus ist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. They believe what their five senses is telling them. Sie haben das geglaubt, was ihre fünf Sinne ihnen sagen. More than what Christ's word is. Als das, was das Wort von Christus ist. And Satan always true is still our joy, our peace. Und der Satan steht dadurch immer unsere Freude und unseren Frieden. Amen. We never rest. Wir ruhen niemals. Amen. We are always full of worries. Voll von Sorgen. Satan loved the natural thought. Der Satan liebt die natürlichen Gedanken. He loved the natural ways of thinking. Er liebt die natürlichen Denkmechanismen. Amen. Think supernaturally. Übernatürlich. Think like Christ. Denke wie Christus. Think like the Christ that you are. Denke so wie Christus. Amen. Start thinking naturally. Denke nicht natürlich. Amen. Amen. You know, in chapter 14, you can see. In 14 sehen wir es auch. They will always cry because of their thoughts. Sie haben immer wieder geweint, gelitten wegen ihren Gedanken. If you go from verse 4, chapter 14 of number 14, number 14 from verse 1. 4. Mose 14, Vers 1. Let me just read a little bit here. Amen. Mm-hmm. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Mm-hmm. Praise the Lord. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Amen. And it's still going on today. Und auch heute passiert das. It is caused by unrenewed mind. Und das Ergebnis ist, es kommt von den unerneuten Gedanken. The mind that never cooperates with the Spirit of Christ that is in us. Die Gedanken, die niemals mit dem Geist von Christus Jesus. That mind we always complain. Diese Gedanken werden sich immer beschweren. That mind we always point fingers. Die Gedanken werden immer mit dem Finger auf andere zeigen. Amen. Look for who to blame. Sie werden immer nach einem Schuldigen suchen. Praise the Lord. Amen. Amen. My people perish for lack of knowledge, said Hosea. In Hosea steht, dass mein Volk zugrunde geht aus Mangel an Erkenntnis. Here, that very place is talking about our mind. Da geht es auch um unsere which Gedanken, is our soul. Die unsere Seele sind. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The battle is inside. Diese Schlacht ist in uns drin. And not outside. Und nicht außen. And we should learn to let that battle be fought and defeated on our inside. Wir sollten zulassen, dass diese Schlacht auch in uns drin gewonnen und gesiegt wird. But now allow Christ to now be in our heart. Indem wir zulassen, dass Christus in unserem Herzen. We'll be fast to remember Christ. Schnell da drin sind, uns an Christus zu erinnern. Amen. Fast to remember Christ all the time. Schnell uns an Christus zu erinnern. And fast to repent all the time. Schnell darin sind, Buße zu tun. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we close here because of what I quickly discussed with those of us here. Amen.